Allmählich wurde sie von Rodolphs Ängsten angesteckt. Die Liebe hatte sie betört in der ersten Zeit, und sie hatte an nichts anderes gedacht. Doch nun, da diese ihrem Leben unentbehrlich war, fürchtete sie, etwas von ihr einzubüßen oder dass sie vielleicht getrübt werden mochte. Wenn sie von ihm kam, schweiften ihre Blicke auf dem Heimweg bang umher, spähten nach jeder Gestalt, die am Horizont vorbeihuschte, und nach jeder Dachluke im Dorf, von der man sie entdecken konnte. Sie lauschte auf jeden Schritt, jeden Ruf, jedes Klappern eines Pfluges, und sie hielt inne, bleicher und zittriger als das Pappellaub, das über ihrem Kopf schaukelte. Eines Morgens, als sie nach Hause lief, war ihr plötzlich, sie sehe den langen Lauf einer Büchse auf sich gerichtet. Er ragte schräg über den Rand eines kleinen Fasses, halb im Gras verborgen am Straßengraben. Emma, fast ohnmächtig vor Schreck, ging dennoch weiter. Und ein Mann schnellte aus dem Fass wie das Teufelchen aus seiner Schachtel. Die Gamaschen reichten bis zum Knie, die Mütze hing tief ins Gesicht, die Lippen bebten vor Kälte und die Nase leuchtete rot. Es war Hauptmann Binet auf der Pirsch nach Wildenten. »Sie hätten von Weitem rufen müssen«, schrie er. »Wenn man ein Gewehr erblickt, heißt es immer warnen.« Der Steuereinnehmer versuchte auf diese Weise, die Angst zu überspielen, die ihn gerade erfüllt hatte, denn ein Erlass der Präfektur untersagte, außer zu Wasser, die Entenjagd, und Binet hatte sich trotz seiner Achtung vor dem Gesetz einer Übertretung schuldig gemacht. Darum glaubte er auch jeden Augenblick den Feldhüter kommen zu hören. Dieser Grusel jedoch befeuerte sein Vergnügen, und so, allein in dem Fass, freute er sich über sein Glück und seine Gerissenheit. Als er Emma gewahrte, schien eine schwere Last von ihm abzufallen, und sogleich, ein Gespräch anknüpfend, »Nicht gerade warm heute, scharfes Lüftchen.« Emma gab keine Antwort. Er redete weiter. »Und Sie, schon so früh unterwegs?« »Ja«, stotterte sie, »ich komme von der Amme, wo mein Kind ist.« »Aha, so. Ich dagegen, wie Sie mich hier sehen, ich bin seit Morgengrauen auf dem Posten. Aber das Wetter ist zu nieselig, wenn einem das Federvieh nicht gerade vor die Mündung fliegt.« »Guten Morgen, Monsieur Binet«, unterbrach sie und lief davon. »Gehorsamster Diener, Madame«, erwiderte er schroff. Und er kroch zurück in sein Fass. Emma reute es, dass sie den Steuereinnehmer einfach hatte stehen lassen. Bestimmt würde er unerfreuliche Vermutungen anstellen. Die Geschichte mit der Amme war die allerdümmste Ausrede. Jeder wusste in Yonville, dass die kleine Bovary seit einem Jahr wieder bei ihren Eltern lebte. Außerdem wohnte niemand in der Umgebung. Dieser Weg führte einzig und allein nach La Huchette. Binet hatte also erraten, wo sie herkam, und er würde nicht schweigen, er würde tratschen, das war sicher. Bis zum Abend zermarterte sie sich das Hirn mit allen erdenklichen Lügenmärchen, und vor Augen hatte sie dabei ständig diesen Schwachkopf mit seiner Jagdtasche. Weil Charles merkte, dass irgendetwas sie bekümmerte, wollte er sie nach dem Essen ein wenig zerstreuen und zum Apotheker mitnehmen. Und der erste Mensch, den sie in der Apotheke sah, war nochmals er, der Steuereinnehmer. Er stand vor dem Verkaufstresen, angestrahlt vom Licht des roten Glasbehälters, und er sagte, »Geben Sie mir bitte eine halbe Unze Vitriol.« »Justin«, schrie der Apotheker, »bring die Schwefelsäure.« Dann zu Emma, die hinaufgehen wollte in Madame Homais Wohnung. »Nein, bleiben Sie, es lohnt sich nicht. Sie kommt gleich herunter. Wärmen Sie sich einstweilen am Ofen. Verzeihen Sie. Guten Abend, Doktor.« Der Apotheker sprach nämlich das Wort Doktor besonders gerne aus, so als würde, wenn er einen anderen damit titulierte, ein wenig von dem Glanze, den es besaß, auf ihn selbst zurückfallen. »Vorsicht, du wirfst noch die Mörser um. Geh lieber und hol die Stühle aus der kleinen Stube. Du weißt doch, die Armsessel bleiben im Salon.« Um seinen Armsessel wieder an den rechten Platz zu rücken, sprang Homais hinter dem Verkaufstresen hervor. Da verlangte Binet eine halbe Unze Zuckersäure. »Zuckersäure«, fragte der Apotheker verächtlich, »kenne ich nicht, nie gehört. Sie möchten vielleicht Kleesäure, Klee, meinen Sie, stimmt's?« Binet erklärte, er brauche ein Ätzmittel, denn er wolle selbst eine Kupferlösung herstellen zum Entrosten verschiedener Jagdgeräte. Emma erschauerte. Nun sagte auch noch der Apotheker, »Allerdings, das Wetter ist ungünstig wegen der Feuchtigkeit.« »Und doch«, erwiderte der Steuereinnehmer mit pfiffiger Miene, »gibt es Leute, die sich nichts draus machen.« Ihr stockte der Atem. »Geben Sie mir noch...« »Der geht ja überhaupt nicht mehr«, dachte sie. »Eine halbe Unze Kolophonium und Terpentin, 4 Unzen gelbes Wachs und 1,5 Unzen Knochenkohle, bitte schön, damit ich das Lackleder an meiner Ausrüstung putzen kann.« Der Pharmazeut begann gerade Wachs zu schneiden, da erschien Madame Homais, Irma auf dem Arm, Napoleon an ihrer Seite und Athalie im Gefolge. Sie ging zu der samtenen Bank am Fenster, und der Junge hockte sich auf einen Schemel, während seine ältere Schwester um die Dose mit Brustbeeren strich, unweit ihres allerliebsten Papas. Dieser füllte Trichter und verstöpselte Flaschen, er klebte Etiketten, er schnürte Pakete. Rings um ihn herrschte Schweigen. Man hörte nur zuweilen die Gewichte in den Waagschalen klingeln und dazu die leise Stimme des Apothekers, der seinen Schüler belehrte. »Was macht denn Ihr Mädelchen?« fragte plötzlich Madame Homais. »Ruhe«, rief ihr Gemahl und schrieb Zahlen in seine Kladde. »Warum haben Sie es nicht mitgebracht?« erkundigte sie sich mit gedämpfter Stimme. »Psst, psst«, flüsterte Emma und deutete mit dem Finger auf den Pharmazeuten. Doch Binet, ganz versunken ins Entziffern seiner Rechnung, hatte wohl nichts gehört. Endlich verschwand er. Nun tat Emma erleichtert einen tiefen Seufzer. »Wie schwer Sie atmen«, sagte Madame Homais. »Ach, mir ist ein bisschen warm«, erwiderte sie. Darum beschlossen sie am nächsten Tag, ihre Rendezvous besser einzurichten. Emma wollte ihre Dienstmagd mit einem Geschenk bestechen. Doch war es klüger, man fände in Yonville ein unauffälliges Haus. Rodolphe versprach, sich umzusehen. Den ganzen Winter lang, 3-4 Mal die Woche, kam er bei tiefschwarzer Nacht in den Garten. Emma hatte vorsorglich den Schlüssel des kleinen Gatters abgezogen und Charles wähnte ihn verloren. Um ihr ein Zeichen zu geben, warf Rodolphe eine Handvoll Sand gegen die Läden. Sie sprang auf, manchmal jedoch musste sie warten, denn Charles hatte die Angewohnheit, am Kamin zu schwatzen, und er fand kein Ende. Sie verzehrte sich vor Ungeduld. Wären ihre Augen imstande gewesen, sie hätten ihn aus dem Fenster gestürzt. Schließlich machte sie langsam Toilette für die Nacht. Dann nahm sie ein Buch und las in aller Ruhe weiter, als hätte sie Freude am Lesen. Doch Charles, der bereits im Bett lag, mahnte sie zum Schlafengehen. »Komm, Emma«, sagte er, »es ist Zeit.« »Ja, ich komme schon«, antwortete sie. Da ihn aber die Kerzen blendeten, drehte er sich zur Wand und schlief ein. Sie schlüpfte hinaus mit angehaltenem Atem, lächelnd, erregt, leicht bekleidet. Rodolphe hatte einen großen Mantel. Er verhüllte sie ganz damit, und den Arm um ihre Taille gelegt, zog er sie wortlos in den hintersten Winkel des Gartens. Unter die Laube, auf die nämliche Bank aus morschen Latten, wo einstmals Léon sie während der Sommerabende so verliebt anblickte. Sie dachte jetzt kaum noch an ihn. Die Sterne glitzerten durch die kahlen Jasminzweige. Sie hörte hinter sich den strömenden Fluss und zuweilen an der Uferböschung das Knacken von trockenem Schilf. Wuchtige Schatten wölbten sich hier und dort im Dunkel, und manchmal, mit einer einzigen Bewegung erzitternd, hoben und krümmten sie sich gleich riesigen schwarzen Wogen, die heranbrausten und über ihnen zusammenschlagen wollten. Die Kälte der Nacht bewirkte, dass sie einander noch fester umschlungen hielten. Die Seufzer ihrer Lippen dünkten sie inniger. Ihre Augen, die sie nur undeutlich sahen, kamen ihnen viel größer vor, und in der Stille wurden ganz leise Worte gesprochen, die mit kristallinem Klang herabsanken auf ihre Seelen und dort in vielfachen Schwingungen widerhallten. Wenn die Nacht regnerisch war, suchten sie Zuflucht im Sprechzimmer, zwischen Schuppen und Pferdestall. Sie entzündete einen der Kerzenleuchter aus ihrer Küche, den sie hinter Büchern versteckt hatte. Rodolphe machte es sich bequem, als wäre er hier zu Haus. Der Anblick von Bücherschrank und Schreibtisch, kurzum des ganzen Zimmers, erregte seine Heiterkeit, und er konnte nicht anders, als ständig Witze über Charles zu reißen, die immer peinlich waren. Sie hätte sich gewünscht, ihn ernster zu sehen und gelegentlich sogar dramatischer, wie einmal, als sie draußen auf dem Gartenweg Schritte zu hören glaubte, die näher kamen. »Da ist jemand«, sagte sie. Er löschte das Licht. »Hast du deine Pistolen?« »Wozu?« »Na, um dich zu verteidigen«, erwiderte Emma. »Gegen deinen Mann? Ach, der arme Kerl!« Und Rodolphe beendete seinen Satz mit einem Schnipser, der heißen sollte, »den zerquetsche ich wie eine Fliege zwischen den Fingern.« Sie staunte über seine Kühnheit, obwohl sie darin Taktlosigkeit und naive Rüpelei spürte, die sie empörten. Rodolphe dachte lange nach über diese Pistolengeschichte. »Wenn sie im Ernst gesprochen hatte, war das Ganze höchst lächerlich«, dachte er, »ja sogar abstoßend, denn er hatte beileibe keinen Grund, den guten Charles zu hassen. Schließlich wurde er nicht, wie man so schön sagt, von Eifersucht verzehrt. Und diesbezüglich hatte Emma einen feierlichen Eid geschworen, den er ebenfalls nicht sehr geschmackvoll fand. Außerdem wurde sie arg gefühlsselig. Miniaturbilder waren ausgetauscht worden, man hatte sich büschelweise Haare abgeschnitten und nun verlangte sie einen Ring, einen richtigen Ehering, zum Zeichen ewiger Verbundenheit. Oft erzählte sie von den Abendglocken oder den Stimmen der Natur, dann widersprach sie von ihrer Mutter und auch von der seinen. Rodolphe hatte sie vor 20 Jahren verloren. Emma tröstete ihn dennoch mit abgeschmackten Wendungen, wie man sie einem verstoßenen Balg serviert hätte, und manchmal sagte sie gar zum Mond hinaufblickend, »Ich bin fest überzeugt, dass alle beide da oben unsere Liebe gutheißen.« Aber sie war so hübsch. Er hatte kaum Frauen von solcher Unschuld besessen. Diese Liebe ohne Liederlichkeit war für ihn etwas Neues. Sie riss ihn aus billigen Gewohnheiten und erregte darum seinen Stolz wie seine Sinnlichkeit. Emmas Schwärmerei, die sein gesunder Bürgerverstand schmähte, dünkte ihn im Grunde seines Herzens bezaubernd. Immerhin galt sie ihm. Da er ihrer Liebe sicher war, tat er sich keinen Zwang mehr an und sein Benehmen wurde unmerklich anders. Er schenkte ihr nicht länger süße Worte, die sie zu Tränen rührten, und keine stürmischen Zärtlichkeiten, die sie um den Verstand brachten, so dass die große Liebe, in der sie völlig aufging, unter ihr zu schwinden schien wie das Wasser eines Flusses, der in seinem Bett versickert, und sie erblickte den Schlamm. Sie wollte es nicht glauben, sie wurde noch anschmiegsamer. Und Rodolphe verbarg immer weniger seine Gleichgültigkeit. Sie wusste nicht, ob es sie reute, dass sie ihm nachgegeben hatte, oder ganz im Gegenteil, ob sie nicht wünschte, ihn noch inniger zu lieben. Das demütigende Gefühl der eigenen Schwäche wurde zu Groll, den nur die Lust milderte. Es war nicht Anhänglichkeit, es war wie eine ständige Verführung. Er beherrschte sie. Fast machte ihr das Angst. Nach außen jedoch war alles friedlicher denn je. Rodolphe war es gelungen, den Ehebruch nach seinen Vorstellungen zu lenken. Und 6 Monate später, als der Frühling kam, standen sie zueinander wie 2 Eheleute, die in aller Ruhe ihre häusliche Flamme nähren. Um diese Zeit schickte Vater Rouault immer seine Pute zum Andenken an das wiederhergestellte Bein. Dieses Geschenk kam jedes Mal samt einem Brief. Emma zerschnitt den Faden, mit dem er am Korb festgebunden war, und las die folgenden Zeilen. »Meine lieben Kinder, ich hoffe, dass euch dieses Schreiben gesund und wohlbehalten antrifft und die hier so gut schmeckt wie alle anderen, denn sie scheint mir ein bisschen weichlicher, wenn ich so sagen darf, und fetter. Aber das nächste Mal bekommt ihr zur Abwechslung einen Hahn, es sei denn, ihr habt eine besondere Vorliebe für die Truthühner. Und schickt mir bitte den Tragekorb zurück, zusammen mit den 2 vorigen. Mir ist ein Unglück passiert mit dem Wagenschuppen, Die Überdachung ist eines Nachts, als es stark windete, in die Bäume geflogen. Auch die Ernte war nicht gerade üppig. Kurzum, ich weiß nicht, wann ich euch aufsuchen kann. Es ist so schwierig geworden, das Haus zu verlassen, seit ich allein bin, meine arme Emma. Und hier folgte ein Abstand zwischen den Zeilen, als hätte der gute Mann seine Feder fallen lassen und ein Weilchen geträumt. Was mich betrifft, es geht mir gut. Ausgenommen der Schnupfen, den ich neulich auf dem Markt in Yvetot erwischt habe, wo ich hingefahren bin, um einen Schafhirten zu dingen, den meinigen habe ich hinausgeworfen, wegen seiner Zimperlichkeit beim Essen. Man hat nur Verdruss mit all den Halunken, dazu war er noch ein Gauner. Von einem Hausierer, der im Winter durch eure Gegend gewandert ist und sich einen Zahn reißen ließ, habe ich erfahren, dass Bovary immer noch hart arbeitet. Das wundert mich nicht. Und er hat mir seinen Zahn auch gezeigt. Wir haben einen Kaffee miteinander getrunken. Ich habe ihn gefragt, ob er dich gesehen hat. Er verneinte. Aber im Stall hat er zwei Pferde gesehen, woraus ich schließe, dass die Geschäfte laufen. Umso besser, meine lieben Kinder. Und der gütige Herrgott schicke euch alles erdenkliche Glück. Auch dauert mich, dass ich meine innig geliebte Enkeltochter Berthe Bovary noch immer nicht kenne. Ich habe für sie im Garten unter deinem Zimmer einen Pflaumenbaum mit Haferpflaumen gepflanzt und keiner darf ihn anrühren, es sei denn, um ihr später Eingemachtes zu kochen, das ich im Schrank aufbewahren werde, eigens für sie, wenn sie einmal herkommt. Lebt wohl, meine lieben Kinder. Ich küsse dich, Tochter. Euch ebenfalls, Schwiegersohn, und die Kleine auf beide Wangen. Ich verbleibe mit herzlichen Grüßen. Euer treu sorgender Vater, Theodor Ruhr. Ein paar Minuten hielt sie das grobe Papier noch zwischen den Fingern. Die Rechtschreibfehler schlangen sich ineinander und Emma hing den zärtlichen Gedanken nach, die überall hervorgackerten wie ein halb in der Dornenhecke verstecktes Huhn. Die Schrift war mit Kaminasche getrocknet worden, denn ein bisschen grauer Staub rieselte aus dem Brief auf ihr Kleid, und fast meinte sie, ihren Vater zu sehen, der sich hinunterbückte zur Feuerstelle und nach den Zangen griff. Wie lang war es her, dass sie bei ihm gesessen hatte, auf dem Schemelchen am Kamin, und die Spitze eines Stocks verbrannte in der lodernden Flamme von knisterndem Stechginster. Sie erinnerte sich an die Sommerabende voll strahlender Sonne. Die Fohlen wieherten, wenn jemand vorüberging, und galoppierten, galoppierten. Unter ihrem Fenster stand ein Bienenstock, und manchmal prallten die im Licht wirbelnden Tierchen gegen die Scheiben wie hüpfende Goldkugeln. Wie viel Glück damals, wie viel Freiheit, wie viel Hoffnung, wie viel überschäumende Illusionen. Nichts war mehr übrig. Sie hatte eine nach der anderen verschleudert bei all den Abenteuern ihrer Seele während der verschiedenen Lebensstadien in der Jungfräulichkeit, in der Ehe und in der Liebe. Hatte sie im Laufe ihres Lebens allmählich verloren wie ein Reisender, der etwas von seinem Reichtum in jedem Gasthof am Wegesrand zurücklässt. Was aber machte sie nur so unglücklich? Wo war die ungeheure Katastrophe, die ihr Innerstes erschüttert hatte? Und sie hob den Kopf, blickte sich um, als suche sie nach der Ursache ihres Leids. Ein Aprilsonnenstrahl schillerte auf dem Porzellan der Etagere. Das Feuer brannte. Sie spürte unter ihren Pantöffelchen den weichen Teppich. Der Tag war gleißend, die Luft lauwarm. Und sie hörte ihr Kind aus vollem Halse lachen. Die Kleine wälzte sich nämlich auf der Wiese, wo Heu gemacht wurde. Sie lag bäuchlings hoch oben auf einem Schober. Das Kindermädchen hielt sie am Rockzipfel. Lestie Boudoir rechte ringsum, und jedes Mal, wenn er in ihre Nähe kam, beugte sie sich vornüber und fuchtelte mit den Armen. »Bring sie her«, sagte ihre Mutter und stürzte los, um sie zu küssen. »Wie sehr ich dich liebe, mein armes Kind, wie sehr ich dich liebe!« Als sie dann ihre schmutzigen Ohrläppchen sah, läutete sie rasch nach warmem Wasser und säuberte sie, wechselte die Wäsche, Strümpfe, Schuhe, stellte tausend Fragen nach ihrer Gesundheit, wie bei der Rückkehr von einer Reise, und übergab sie schließlich unter neuerlichen Liebkosungen und ein paar Tränen wieder der Dienstmagd, die baß erstaunt war über diesen Ausbruch von Zärtlichkeit. Rodolphe fand sie am Abend ernster als sonst. »Das geht vorbei«, sagte er sich, »sie hat Launen.« Und er ließ dreimal hintereinander auf sich warten. Als er wieder auftauchte, war sie frostig und beinahe herablassend. »Och, du vergeudest deine Zeit, mein Püppchen!« Und er schien weder ihre schwermütigen Seufzer zu bemerken, noch das hervorgezogene Taschentuch. Emma fühlte auf einmal Reue. Sie fragte sich sogar, warum sie Charles verabscheute und ob es nicht besser gewesen wäre, wenn sie ihn hätte lieben können. Diese wieder aufglimmenden Gefühle fanden an ihm jedoch keinen festen Halt, so dass sie nicht wusste, wohin mit ihrem Opferwillen. Da aber lieferte der Pharmazeut ihr im rechten Augenblick die Gelegenheit. Er hatte unlängst eine Lobeshymne auf eine neue Methode der Behandlung von Klumpfüßen gelesen, und da er ein Anhänger des Fortschritts war, fasste er den patriotischen Gedanken, auch Yonville müsse auf die Höhe der Zeit gebracht werden, und zwar durch Strephopodie-Operationen. »Denn«, sagte er zu Emma, »was riskiert man schon? Überlegen Sie«, und er berechnete an den Fingern die Vorteile eines solchen Versuches, »nahezu gesicherter Erfolg, Linderung und Verschönerung für den Kranken, schnell erlangter Ruhm für den Operateur. Warum sollte zum Beispiel Ihr Mann den armen Hippolyte vom Lion d'Or nicht kurieren? Bedenken Sie auch, dass er allen Reisenden von seiner Heilung erzählen würde. Und außerdem«, Homais senkte die Stimme und blickte rundherum, »wer möchte mich daran hindern, der Zeitung einen kleinen Vermerk zu schicken? Ja, mein Gott, so ein Artikel kursiert. Man redet davon, am Ende breitet sich die Nachricht aus wie ein Lauffeuer und wer weiß...« Und tatsächlich konnte Bovary es schaffen. Nichts bewies Emma, dass er ungeschickt war, und welche Genugtuung, wenn sie ihn veranlasst hätte zu einem Schritt, der ihm Ansehen und Vermögen mehrte. Sie wollte sich ja nur auf etwas Handfesteres stützen als Liebe.